knapp 70 Jahre, sonst aber so, wie man war. Und doch noch einmal verliebt. Und ob es das gibt. Was fällt dir ein? Hört man die Söhne schon schreien? Was fällt dir ein? Das muss ja lächerlich sein. Ein alter Mann so wie du. Und gibt noch nicht Ruhe. Geschrei verhallt an der großen Sinfonie.